versuch zu sehen, was hinter dem Spiegel ist. Was geschieht, wenn ich durch die Pforte geh in deine Welt? Es war so groß, so schön, so voller Energie. Am nächsten Tag war alles grau in grau. Eitelkeit.